herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rius Wochensicht. Diesmal die Woche 41 2013 Computergeschichte. Jawohl. So sieht's aus, denn heute wird's teilweise ein bisschen retro, ja? Gleich mit mehreren Sachen. Ja? Aber fangen wir ganz nah an der Gegenwart an. Ja, ganz nah an der Gegenwart, was heißt das? Ja, Yahoo Mail, ja, wer kennt das noch? Ein Klassiker von früher, ja, heute in Europa eher weniger benutzt, ja. Die planen allerdings jetzt ein fulminantes Comeback. Und zwar lockt Yahoo Mail mit sage und schreibe 1 Terabyte Speicherplatz. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Natürlich, also ich rede natürlich von freiem, kostenlosen Speicher, der zur Verfügung steht. 1 Terabyte, Wahnsinn. Ja. Aber das soll eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass Yahoo Mail erstmal, bis jetzt jedenfalls, kann sich ja ändern jederzeit, ja, aber bis jetzt nicht so sicher ist wie Gmail. Gmail hat etliche Vorgaben erfüllt, die eben Yahoo nicht erfüllt. Beispielsweise das konsequente Benutzen von Perfect Forward Secrecy, ja, und da deswegen hat das Ganze schon einen Fadenbeigeschmack. Dann kommt noch dazu, dass sowohl Gmail als auch Yahoo Mail eben in den USA angesiedelt sind. Das heißt, Datenschutz gibt's nur auf dem Papier. Ja, das muss man ganz klar und deutlich sagen, denn wie gesagt, Regierungsstellen haben da Zugriff, ja, von Gesetzes wegen her, und das, da wird auch gar kein Hehl draus gemacht, und alles, was man hört, dass amerikanische Bürger nicht ausgespäht werden, das heißt, amerikanische Bürger werden nicht ausgespäht. Gesetzlich ist es in den USA sogar festgeschrieben, dass eben Ausländer in solchen Diensten keinerlei datenschutzrechtliche Ansprüche haben. Alles andere wird ausgehandelt von den jeweiligen Regierungen, aber man kann sich an einer Hand abzählen, dass das nichts wird. Ja. Also deswegen, so schön, dass mit Yahoo Mail geht, und dieses Angebot ist wirklich sehr, sehr verlockend, 1 Terabyte, ja, aber eine sichere Kommunikation ist, also auch nicht im Ansatz sichere Kommunikation ist damit eben genauso wenig wie mit Google Mail oder irgendeinem anderen amerikanischen Mail-Anbieter möglich. Ja, es geht einfach nicht, das muss man ganz klar sagen. Mein Favorit immer noch posteo.de, ja. Der Server steht in Deutschland, ist voll verschlüsselt. Klar, Mail, Spam-Filter gibt's da nicht, weil eben eine Mail, die verschlüsselt ist und nicht entschlüsselt werden kann von dem Anbieter, kann auch nicht auf Spam geprüft werden, und damit hat sich der Spam-Filter natürlich erledigt. Dafür kann man sicher sein, dass niemand sonst die Mails lesen kann oder entschlüsseln kann. Also das ist auf jeden Fall dann der Preis der Sicherheit, aber ich denke, der ist bei weitem nicht so hoch. Überhaupt ist die Überwachung eine Gefahr für die Demokratie. Das war bei Heise zu lesen, und der Volker hat mir hier eigentlich für einen anderen Podcast das geschickt, diesen Link. Ja, vielen Dank dafür. Zwar geht es eben da um einen Kommentar auf heise.de: Die Überwachung durch NSA und Co. gefährdet die Demokratie. Klar, ähnliche Artikel hatte ich ja schon mal in amerikanischer Sprache verlinkt. Jetzt sollte man sich das durchaus mal durchlesen, genauer, und zwar ganz. Da wird einem vielleicht mal so die Dimension bewusst, von denen wir hier sprechen, und wie wichtig es ist, dass es eine Privatsphäre geben muss. Man darf auch keine Angst haben, dass man abgehört wird, beziehungsweise dass man eben keine absolut sicheren Mails mehr schreiben kann, ja. Denn man verhält sich dann schon gleich anders. Ja. Und deswegen sage ich, es ist auch keineswegs ein Plus, ja, für die Demokratie oder für die Sicherheit. Kein Plus, wenn hier massenhaft überwacht wird. Es ist aber sehr wohl ein sehr großes Minus für die Demokratie. Ja, wenn die Menschen eben nicht mehr frei ihre Meinung im Wort, Schrift, Bild äußern können, wenn diese eben privat sein sollen, ja. Und die technischen, man muss sich so vorstellen, die mechanischen Sicherheitsvorrichtungen, die hat man eben nicht. Am Brief ist verklebt, man kann unter Umständen sehen, wenn hier an dem Brief geschummelt wurde, ja, durch zum Beispiel Handschrift, also wenn das zum Beispiel jetzt eben hier abkopiert wäre, ja, geht also auch nicht. Oder wenn der Brief schon mal geöffnet ist, kann man das eigentlich leicht feststellen. Ganz Verrückte haben sogar noch so ein altes Briefsiegel benutzt, ja, kann man ja machen. Wenn das Siegel gebrochen ist, weiß man, hier war jemand dran. Auch in dem Brief ist das auch möglich. Ja. Also es gibt schon jede Menge Möglichkeiten, die grundsätzlich vorhanden sind. Alleine das Verkleben des Briefes ist schon ein Sicherheitsmerkmal. Ja. Während das eben bei E-Mails so nicht der Fall ist. Wir leben nun mal aber in einer Gesellschaft, wo die Kommunikation eben über elektronische Medien jetzt abläuft. Und das wird sich in Zukunft noch weiter verstärken. Ja, man hat es ja schon gesehen, dass die Steuererklärung, da wollte ja auch, wird auch irgendwann kommen, also wollte ja auch schon vor Jahren das Finanzamt durchsetzen, dass zum Beispiel nur noch elektronisch online geht. Mit den Verschlüsselungen, wie wir wissen, ist es eben, wäre es dann eben nicht mehr möglich, vor der NSA oder vor anderen Diensten zum Beispiel seine privaten Daten zu verbergen. Und hier steht auch drum, warum es jeden betreffen sollte oder jeden betrifft, und eben jeder sollte sich da klar drüber sein, dass es nicht nützt, wenn man sagt, ja, ich habe ja nichts zu verbergen oder das interessiert mich nicht. Weil ich mache da nichts Sicheres übers Internet. Ja, dann wird's in Zukunft halt eben sehr schwer werden, weil in den nächsten, in den nächsten 5 Jahren, ja, 5 bis 10 Jahren, wird alles elektronisch ablaufen. Und wenn das nicht sicher ist, dann ist der gläserne Bürger, wie der oft strapazierte Begriff eben suggeriert, dann tatsächlich durchschaubar. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Gut, ja, damit möchte ich bewenden lassen hier bei diesem Link. Eine weitere Globalisierung des Internets ist meiner Meinung nach aber nicht die Antwort dagegen, ja, oder dafür. Denn man muss sagen, es gibt hier zwei Lager momentan. Natürlich die ICANN beispielsweise, auch die W3C, was ich übrigens sehr, sehr bedenklich finde, die rufen auf dazu, eben nicht zu lokalisieren, sondern durch eine Globalisierung anzustreben. Der ICANN und der IANA oder IANA und das ist, ich meine, das ist, also ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich finde, wir brauchen nationale Vergabestellen, auch ein Kontingent nationaler Root-Server, die nicht unter internationaler Kontrolle stehen, die dann über Gateways ihre Daten verbinden können. Ein Modell hat ja die Telekom jetzt auch schon, oder will die Telekom jetzt auch in Betrieb nehmen, zum Beispiel für Mails innerhalb von Deutschland, dass eben sichergestellt wird, dass die Daten nicht mehr außerhalb Deutschlands auf Server transferiert werden, sondern dass die Daten in dem Telekom-Netz, in dem Telekom-Internet dann auch in Deutschland bleiben und nur bei Bedarf eben dann Server in den USA oder woanders in zu Rate gezogen werden, beziehungsweise eben dann die Daten darüber geleitet werden. Ich finde, das ist eigentlich die richtige Lösung, meiner Meinung nach, so dass wir auch ein lokales Netz im Netz haben, ja, lokale Teile im Netz, die dann über Gateways verbunden sind, und da kann man dann vielleicht auch was tricksen, dass man eben die Daten in Deutschland sehr, sehr sicher macht, aber Daten, die dann eben übers Gateway gehen, zum Beispiel auch Aufklärungsarbeit geleistet werden kann, dass man den Leuten klar machen kann, dass wenn man zum Beispiel an ausländische Dienste, ausländische Mailserver etc. schreibt, dass diese Daten dann eben nicht mehr unter der Gewalt der nationalen Rechte stehen. Ja, das heißt, dass man dann unter Umständen eben seinen Datenschutz verliert, wenn das in ein Land übertragen wird, wie zum Beispiel die USA, bei denen eben der Datenschutz für Ausländer nicht gegeben ist. Ja. Und deswegen sollte man da genau schauen. Ja. Das kann man auch auf andere Länder auswählen. Gerne kann man auch anführen, dass zum Beispiel Daten, die eben auch über chinesische Server laufen, und das sind nicht wenige, ja, dass auch die nicht sicher sind vor Spionage. Da denke ich, brauchen wir auch keinen Skandal dafür, um das sich vorzustellen. Ja. Nur eben. Besonders ist eben halt an der USA, dass eben so viele wichtige Datenknoten eben in den USA stehen. Und da muss man schauen, dass wir eben in den jeweiligen Ländern dann auch sichergestellt ist, dass die interne Inlandskommunikation, ja, nicht über Länder läuft, die die Daten abschöpfen können. Ja. Diese Organisationen reden zwar von einem digitalen Protektionismus, aber ich finde eigentlich, in dem Zusammenhang ist es eher positiv. Ja, denn die Daten müssen geschützt werden, und zwar kostet es, was es wolle. Ja. Und deswegen sollte man das auch mal von der anderen Seite sehen. Ich finde, es ist der richtige Weg, wie die Telekom das jetzt anstrebt. Und ja, nationale oder lokale Netze eben sichern. Und die dann eben verbinden und nur bei Bedarf die Daten eben ins Ausland geben. Das könnte auch unsere angeschlagenen IT-Branche hier sehr, sehr gut tun. Die müssen sich nämlich jetzt mal aufraffen und hier ein vernünftiges Netz aufziehen und nicht nur auf Datenkapazitäten, Serverkapazitäten in den USA zurückgreifen, sondern die Server müssen hier stehen. Wir brauchen hier ein Server. Zentrum. So sollte jedes Land seine eigenen Server haben, ja, und die könnten dann zum Beispiel auch innerhalb der EU miteinander verknüpft werden, Festland-EU, weil ja, bei Großbritannien dürfen wir nicht mitzählen, ja, die betreiben dieselbe Spionage, Festland-EU, und dann können wir darüber auch eine gewisse Sicherheit garantieren, ja? Und schon haben wir das ja, EU-Netz, wenn man so will, ja? Und das dann aber eben mit Gateways verbunden ist. Die anderen Befürchtungen, die man vielleicht hat, dass ja, dass da dann Inhalte gefiltert werden können aus den USA für zum Beispiel Content-Industrie oder so weiter, dass sie noch mehr Macht haben. Da braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen. Das sieht man jeden Tag, wenn man auf YouTube ein Video angucken will, ja, aus irgendeinem Teil der Welt, oder eine App herunterladen möchte für sein System und kriegt dann gesagt, diese App oder dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar. Also das ist schon längst passiert. Da braucht man keine Angst mehr zu haben, dass das irgendwie verschärft würde durch ein solches, sagen wir mal, mehr kontrollierteren Datenstrom, ja, innerhalb der EU. Und mit kontrolliert meine ich nicht eben überwacht oder ausgespäht, sondern eben abgeschottet gegenüber den Ländern, die eben das mit dem Datenschutz nicht ganz so ernst nehmen. Ja. Umgekehrt gilt das übrigens genauso für, vielleicht ist für die USA der Umgang mit Daten bei uns vollkommen unmöglich, ja, und die fühlen sich bedroht durch unseren sorglosen Umgang, dass wir einfach die Menschen einfach im Internet machen lassen, was sie wollen, ja, scheinbar, stimmt ja nicht. Aber einfach so ohne abzuhören, das ist ja unglaublich, das können wir ja gar nicht machen. Ja, auch für sie ist es dann einen Nutzen, wenn man eben so ein Gateway hat. Ja. Die Gateways, die gibt's übrigens auch. Ja. Die laufen ja, das sind auch Root-Server. Ja. Nur die müssen eben auch so konfiguriert sein, dass Inlands-Datenpakete nicht über andere Länder weitergeroutet werden. Ganz einfach. Ja. Hört sich komisch an, aber ich denke, das ist ein durchaus wichtiges ein wichtiges Mittel, ein wichtiger Kampf gegen die Totalüberwachung der NSA. Ja. Auch wenn es hier in dem Artikel, den ich verlinkt habe, hier natürlich von der ICAN und anderen Organisationen eben anders dargestellt wird. Ja. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch das mal durchlesen, dann könnt ihr auch mal sehen, was für Denkweisen die ansetzen mit der Globalisierung von dem Ganzen. Ja. Übrigens Globalisierung und so weiter und so weiter. Also die YouTube-App für Windows RT oder Windows überhaupt auf mobilen Geräten für Windows Phone wird es erstmal nicht geben. Ja, es ist jetzt endgültig gescheitert, könnte man sagen. Ja, oder kann man sagen. Es gab ja ein großes Hin und Her mit der YouTube-App. Zuerst hat Microsoft ja illegal eine YouTube-App veröffentlicht. Was bedeutet das? Werde ich gleich sagen. Weil es eben, weil Google eben sagt, nein, für die paar User machen wir keine App. Das ist uns zu viel Aufwand, das Ganze zu managen, weil die muss ja auch gewartet werden und angepasst werden und hin und her auf die neuen Veränderungen dann, die es dauernd gibt bei YouTube. Da war Microsoft dann eben sauer und hat eine eigene App gemacht. Aber diese App hat die Werbung ausgeblendet, beispielsweise also die Google-Werbung nicht mit übernommen. Außerdem konnte man auch was downloaden, was eben gegen die offiziellen Regeln von YouTube verstößt. Deswegen hat YouTube da eine Abmahnung rausgeschickt, ja. Und das war im Mai 2013 und dass die App eben gegen, vor allem natürlich, weil die Werbung rausgemacht wurde, ja, gegen die Bedingungen verstößt. Ja, und das Microsoft hat dann eben erstmal ignoriert und gesagt, okay, die wollen dann schon mit Google zusammenarbeiten. Dann haben sie sich geeinigt, dass die Zusammenarbeiten an der App eben bis im August 2013 wurde dann eben die neue App veröffentlicht und sie da nach erster Freude war dann klar, dass die App immer noch den die Werbung ausblendet, ja, und eben nicht sich an diese YouTube-Regeln hält. Ja, also die Geschäftsbedingungen. Dann hat Google kurzerhand den Zugriff der App blockiert und Microsoft hat die dann eben müssen wieder entfernen. So sieht das Ganze aus. Also jetzt ist also diese Zusammenarbeit endgültig beendet erstmal. Weiß nicht, was da das Problem ist, wie Microsoft sich das vorstellt, die Werbung von Google rauszumachen in ihrer App, das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Auch wenn man zu Werbung stehen kann, wie man will, dann darf man eben YouTube nicht benutzen, ganz einfach. Ja. Dass eben so eine große Firma wie Microsoft dann eben hier die Rosinen sich rauspicken will, quasi dass die YouTube-Videos als Teil von ihrer Marketingstrategie nutzen, aber dafür dann die Google-Werbung nicht einblenden wollen, das geht nicht. Das geht schon mal gar nicht. Da hört der Spaß natürlich auf. So sieht das eben auch Google. Deswegen erstmal keine YouTube-App für Microsoft. Ja, Computergeschichte. Der Titel der Sendung. Diesmal Data-Bäcker. Ja, wem sagt das noch was? Data-Bäcker. Also mir sagt es schon noch sehr, sehr viel, denn ich habe unzählige Bücher noch im Schrank stehen, ja, damals also C64 und auch vor allem Amiga-Zeiten, ja, die hier sehr viele Fachbücher angeboten haben, vor allem auch für Einsteiger und so, und dann auch viele Software angeboten haben. Ja, wer kennt sie nicht, die der Data-Bäcker Movie Maker, ja, oder der Data-Bäcker Technomaker, ja. Unfassbar war das. Und es war alles recht einfach gestrickte Software, die aber eben den normalen Nutzer damals ermöglichte, ohne große Computerkenntnisse das zu machen, was er möchte. Das war zum Beispiel eben auch besonders damals für Videos, für Urlaubsvideos, ja. Und zum Beispiel Bilderverwaltung, ein riesen Ding, auch dann später, als das Data-Bäcker dann hauptsächlich auf PC gewechselt hatte. Und 1981 wurde das übrigens gegründet von Achim und Harald Bäcker. Ja, ja, und was ist jetzt mit Data-Bäcker? Leider, Data-Bäcker schließt zum 31. März 2014 endgültig die Tore. Die erfolgreichen Produkte, die noch im Sortiment sind, sollen eben verkauft werden an andere Firmen. Es wird da schon im Hintergrund verhandelt. Und ja, schade, damit geht ein großes Stück der Computergeschichte leider wieder mal zu Ende. Ja. Es ist eben mal auch still geworden in letzter Zeit um Data Becker. Das kommt vor allem daher, weil vorher wurde auf billige Software für Privatanwender gesetzt. Das hat natürlich Data Becker einen riesen Popularitätsschub gegeben. Später wollte dann, wie so viele Unternehmen, eben eine günstige Software für Unternehmen machen. Und wie viele andere Unternehmen sind eben diese daran gescheitert. Am Business scheitern viele. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man das Business eigentlich nicht braucht, wenn man Millionen von Privatanwendern hat. Warum es so passiert ist, wie es passiert ist, gut, im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Ja, die späte Reaktion auf die Online-Geschichte war klar, dass da ein Trend verschlafen wurde. Ein großer Data-Backer-Online-Store, der hätte sich durchaus können durchsetzen. Ja, Völkner hat damals übrigens, war auch so ein Problem, damals, obwohl die mit einer ganz anderen Branche sind, aber sagen wir mal aus der Zeit, ja, kenne ich noch Konrad Elektronik, Völkner Elektronik, ja, und ich glaube noch Kies Elektronik war es. Die drei waren eigentlich recht groß. Konrad hat's richtig gemacht und hat expandiert und ist auch ins Internet gegangen mit einem großen Online-Shop und siehe da, es ging rund. Während bei Völkner das ein bisschen zu spät kam, ja, die gibt's noch, Völkner gibt's noch online, aber die Filialen beispielsweise hier, die haben alle dicht gemacht in meiner Umgebung beispielsweise und da sieht man schon auch ein gewisser Niedergang. Ja, davon. Da ging es gerade noch so um die Kurve, ja, und Kies Elektronik, ja, da ist, glaube ich, nichts mehr vorhanden, ja. Eskom war auch so ein Kandidat, die den Trend leider verpasst haben. Wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber dass so eine Firma wie Data Becker eben dann aufgelöst wird, das ist schon ziemlich schade, finde ich. Weil ich weiß nicht, wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate hier insgesamt Data Becker Produkte und auch vor allem die Bücher hier mitgeholfen haben am Computer werkeln damals in der Zeit. Ja. Und das war wirklich eine schöne Sache. Auch wenn man heute über viele Programme, die damals ein Hit waren, nur noch den Kopf schütteln kann, muss ich sagen, dass damals zu Recht ziemlich beliebt waren und auch es nichts Besseres gab auch. Ja. Und zur damaligen Zeitpunkt war das schon sehr, sehr faszinierende Sachen, ja, und hört mal öfters mal auf die neue Ausgabe der Data Becker Software gewartet, die dann auf Disketten kam, in Plisterverpackungen in den Geschäften hingen, ja, 5,5, 5,25 Zoll Disketten, ja, später dann 3,5 Zoll. Das war schon eine faszinierende Geschichte, war das da. Und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr traurig. Die Fachliteratur war ja auch bis heute noch kaufbar, ja, viel interessant, leider nicht mehr so prominent platziert von den großen Ketten, vielleicht auch das ein Problem, ja. Markt und Technik hat da in letzter Zeit eindeutig die Nase vorn gehabt, ja, wobei auch die haben einen riesen ja, wie soll ich sagen, einen riesen Dämpfer bekommen, ja. Und ja, also ich muss schon sagen, leider, leider ist hier in der deutschen Computerbranche der Wurm drin, warum auch immer. Sicherlich die Konkurrenz aus dem Ausland ist eben sehr, sehr stark und durch das Internet, ja, es kriegt man heute Programme, die fast schon in Profi-Leistungen bringen, kostenlos, ja, und zwar legal kostenlos. Ich rede immer nur von legalen Sachen natürlich. Und da ist es natürlich komisch, wenn man dann dasselbe Programm vielleicht für 10 oder 20 € irgendwo hängen sieht, als CD-ROM beispielsweise jetzt, und dann das bei weitem nicht so gut ist wie das Programm, das es kostenlos im Internet gibt. Ja. Deswegen ist es schon schwierig, das so zu managen. Ja, also sehr, sehr schade finde ich das. Ich habe übrigens auch ein Werbevideo gefunden auf YouTube. Das kann ich jedem mal empfehlen. Von einigen Data Becker Produkten. Das erste Produkt ist leider am schlimmsten, ja. Die Werbung, naja, die nächste ist dann wieder sehr, sehr schön gemacht. Und wer diese Sachen kennt und früher mit Data Becker Software zu tun hat, der erkennt vielleicht mal noch das ein oder andere Programm. Sehr schön. Und tja. Leider, leider, wieder ein Stück Geschichte weg. Data Becker, ich würde mir die Bücher über GFA Basic und alles Mögliche, die es damals von Data Becker gab, hier nochmal zu Gemüte führen, ja. Und ja, dann in nostalgischen Träumen schweben. Dann noch was, eine Wiedervereinigung, was sehr, sehr positiv auch mal ist, der Homebrew Computer Club, der kommt zu einer Wiederzusammenkunft zusammen, ja. Und man, klar, mittlerweile die bekanntesten Mitglieder vom Homebrew Computer Club war natürlich die Apple-Gründer Steve Jobs und Steve Wozniak. Klar, natürlich, ja. Übrigens, Steve Wozniak war derjenige, der aktiv hier alles computertechnisch gemacht hat. Ja, und Steve Jobs war der Vermarkter, der die Kohle damit gemacht hat. Will's nur nochmal sagen, Entschuldigung. Aber noch viele andere, ja, die jetzt groß auch in der Computerbranche arbeiten und auch klein in der Computerbranche arbeiten, aber durch ihre Mitwirkung hier auch unser Bild von dem Computer hier komplett verändert haben, kommen aus diesem Homebrew Computer Club, weil er eben schon ziemlich früh gestartet ist. Ja. 1975 wurde er bereits gegründet, ja. Und klar, in Silicon Valley natürlich, im Silicon Valley, und wo könnte es auch anders sein, in einer Garage, ja, wurde dann doch immer größer, ja. Und am Anfang waren eben 25 Mitglieder, oder Entschuldigung, so, jetzt 25 Mitglieder von der alten Garde, ja, inklusive Wozniak, ja, haben eben jetzt sich dafür ausgesprochen, zu dieser Wiedervereinigung, ja, übrigens als Kickstarter-Projekt, und die Tickets kosten $64, $128, ja, 64, 128, ja, genau. Und dafür gibt es dann auch für $180 gibt es auch das Ticket und ein limitiertes Edition-T-Shirt. Klar, dürfte uns hier natürlich wenig interessieren. Es wird angepeilt $16.000. Ich bin fest davon überzeugt, dass das auf jeden Fall erreicht wird. Mal gucken, wie viel die schon zusammen haben. Tja, was soll ich sagen? Ja, ist schon jetzt sind die, ist es schon vorbei, bis 29. Oktober geht es, ab 11. Oktober ist es gestartet, aber noch gar nicht lange, und die haben bereits $36.000 zusammen. Damit ist diese Wiedereinkunft auf jeden Fall schon mal finanziert, was das natürlich dann direkt heißt, ob das wieder in Regelbetrieb aufgenommen wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch ein Team gibt für so einen Computerclub, ja, keine Ahnung. Aber damit dürfte diese Wiedervereinigung stattfinden. Ja. Gut, wie gesagt, für uns vielleicht nicht ganz so interessant, weil wer fliegt schon in den USA für diesen Homebrew Computer Club Wiedervereinigung? Deswegen, naja, okay. Aber trotzdem, es ist schön zu sehen, dass hier auch die Tradition hier gewahrt bleibt in diesem Bereich. Ja, und schlecht ist das ja nicht. Ne? Kann nicht schlecht sein, ganz klar. Gut, weiter geht's. Huffington Post. Die Huffington Post ist jetzt in Deutsch verfügbar. Sehr schön. Das könnte die Zukunft des Journalismus in Deutschland werden. Ja, hört sich so riesen, so hochtrabend an. Klar, die Huffington Post braucht hier noch ein bisschen was, ja. Das Design gefällt mir nur im Ansatz. Die Schriftart ist ein bisschen komisch, ja. Die Überschriften. Aber okay, gut, es ist ja noch nicht, es ist ja noch ganz neu gemacht. Basiert natürlich auf der amerikanischen Huffington Post von der Arianna Huffington. Übrigens, sehr, sehr interessant, die deutsche Huffington Post wird herausgegeben von Czerny Chopatay, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe so meine Probleme mit dem Namen. Czerny Chopatay. Ja, genau, das ist der Moderator aus dem Fernsehen. Genau der. Ja. Sehr schön. Dem Mann traue ich auch einiges zu, ganz klar. Und deswegen denke ich mal, kann das durchaus erfolgreich werden. Natürlich kann er das nicht alleine machen, und deswegen ist auch Focus Tomorrow eben mit an Bord. Ja, und deswegen ist es auch so schön hier anzusehen, wenn man die Huffington Post, huffingtonpost.de ist die Domain. Und ja, dann steht da auch in Zusammenarbeit mit Focus. Ja, und wenn man dann unten mal aufs Impressum geht, na, wo war's denn jetzt? Ja, dann sieht man dann als Editorial Director Cherno Chobatey und oder Chobatey, ich weiß nicht, hättest du auch nach Chakotay an, ne? Ja, das wird's nicht sein. Egal. Entschuldigung, falls ich ja den Namen jetzt falsch ausgesprochen habe. Ja, ist nicht böse gemeint. und ich denke mal, dass hier die Huffington Post gut dabei ist, ja, hier was Neues aufzubauen in Deutschland. In den USA hat die ja für einiges an Aufsehen gesorgt. Übrigens, hier in seinem Blog www.jobate.eu, ja, dort ist auch ein Post über über sein Engagement in der Huffington Post zu lesen. Im Moment fühlt sich die Huffington Post hier in Deutschland auch ein bisschen boulevardmäßig an, aber das darf einem nicht wundern, denn auch in den USA ist das eigentlich so eine Sache, wo man eher sagt, nee, ist Boulevard und eben Mainstream-Nachrichten, die eben ein Großteil der Leser eben so interessiert und ist im Prinzip ziemlich ähnlich gemacht. Ja. Und ich denke mal, das wird sich hier in Deutschland vielleicht noch geben, wenn dann eben das ja, ein bisschen überprüft wird, wer eigentlich jetzt die Leser der Online-Medien sind. Und vielleicht wird da noch was angepasst, aber es sind schon Nachrichten für die Massen. Ja, und das scheint einige zu stören, weil sie vielleicht etwas Tech-lastiges erwartet haben, etwas wissenschaftlich aufgezogenes und hier mit Technik strotzend, aber das ist es nun mal nicht. Das sind normale Nachrichten. Und wenn man das sieht, was jetzt eben im Vordergrund steht, Kahlschlag bei DAX-Riesen ist eine der großen Schlagzeilen, ja, Energiewende effizient gestalten, ja, digitaler Urknall, das Ende vom Internet, wie wir es kennen, ja, da ist doch schon immerhin mal Technik drin auf der Hauptseite, ja, oder Siegeszug der Fastfood-Ketten, etc., etc. Also sieht man eigentlich deutlich, wohin das geht, nämlich eben an die normalen Benutzer, an die normalen Leser von normalen Zeitungen, dass die jetzt auch online ein Medium haben. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich auch die Zukunft. Auch wenn wir das vielleicht eigentlich gern hören, hier die Rios Wochensicht, die wird nicht die Zukunft des Online-Journalismus in Deutschland sein. Das kann ich mal versprechen, weil es nämlich nur ein paar Promille der Bevölkerung gibt, die sich für die Themen, die hier groß besprochen werden, überhaupt interessieren. Ja. Die Leute interessiert es eben nun mal mehr, ob Mario Gomez und eine gefährliche Frau zusammentreffen, ja, oder ob eben der CDU-Vize Bedenken hat gegen eine große Koalition, ja, oder ja, dass die britische Polizei Phantombilder im Fall von Maddie veröffentlicht, ja. Das sind die Themen, die größere Menschenmassen bewegen. Und bisher hat es die Bild-Zeitung ganz gut gemacht, ja, diese Leute anzusprechen. Ja, und man ist immer sehr abwertend, wenn man dann spricht. Aber da muss man sagen, dass die größte Teil, der allergrößte Teil der Bevölkerung eben genau das liest, genau sowas wie die Bild-Zeitung liest. Ja. Und dann ist doch die Huffington Post wieder eine gute Alternative, denn alles, was ich bisher gesehen hatte, hat zumindest ein gewisses Niveau. Ja, auch wenn übergroße Schlagzeilen da vorhanden sind, die auch markig geschrieben sind. Aber warum sollte denn eine markige Schlagzeile nicht vorhanden sein, wenn der Artikel gut ist? Und warum sollen halt auch nicht Themen besprochen werden, die eben die Mehrzahl der Menschen in Deutschland interessiert? Ja, das muss man ganz klar sagen. Also auf jeden Fall, ich rechne der Huffington Post in Deutschland große Chancen bei. Ich habe schon gleich abonniert, also was heißt abonniert, ja, in meinen Reader da reingesetzt und ich werde es regelmäßig hier überfliegen. Es gibt auch eine schöne Android-App dafür von der Huffington Post. Die hat sogar Lob bekommen, unabhängig von der Kritik des Inhalts her, wie ich eben schon gesagt habe. Hat die App sehr, sehr viel Lob bekommen, dass sie ausgezeichnet gemacht worden sei, die Android-App. Und bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen, mir das anzuschauen, aber ich werde sie auch jetzt hier nach der Sendung gleich mal installieren. Und ich bin sicher, wir haben hier in der Rios-Woche sich nicht das letzte Mal über die Huffington Post gesprochen. Ja, so eine reißerische Schlagzeile beispielsweise hat Heise auch losgelassen, deswegen herbe Kritik eingesteckt. Wir haben geschrieben, Moment, dass ich nicht falsch zitiere. Ach, ich habe die Heise Nachricht gar nicht verlinkt. Egal, ich habe die Originalnachricht verlinkt. So unter dem Motto GTA 5, ja, gibt, oder Rockstar gibt für GTA 5 Spielern $500.000. Ja, und das haben sich eigentlich drüber aufgeregt. Dabei müsste es eigentlich klar sein, dass es darum geht, dass Rockstar den Spielern in GTA 5 $500.000 Spielgeld, also Ingame-Geld gibt, ja, um dort eben Sachen zu kaufen und nicht etwa jetzt echtes Geld. Also ich meine, hallo, man muss schon auf dem Teppich bleiben, ne? Auch bei GTA 5, das sind keine Magier und Goldesel haben die auch nicht stehen, die wollen Geld machen, aber keins hergeben. ja, warum wird das gemacht? Ganz klar, der Online-Modus von GTA ist hinter den Erwartungen der Spieler zurückgeblieben. Es gab viel zu viele technische Probleme. Es hat viel zu lange gedauert, bis der GTA-Online-Modus auch tatsächlich online ging. Ja, und jetzt gibt es ein Update auf die Version 1.04. Wer das sich zieht oder schon hat, ich glaube, müsste normalerweise schon dort sein, und da innerhalb vom Oktober spielt, der bekommt $500.000 auf sein GTA 5 Ingame-Konto, jetzt sage ich es mal deutlich, transferiert, und zwar in zwei Schritten, immer einmal 250.000, dann später nochmal 250.000, damit eben das interne Finanzsystem in GTA nicht zusammenbricht. Übrigens ein sehr schönes, kompliziertes Finanzsystem, man kann auch Aktien kaufen und verkaufen innerhalb von einem Spiel natürlich. Und kann damit seine sein Ingame-Gewinn maximieren oder auch eben verlieren. Ja, das geht. Im Online-Modus kann man übrigens auch das Geld auf eine Bank transferieren. Ja, auch das ist wichtig, denn man kann auch ausgeraubt werden. Dann ist das Geld futsch. Ja, sehr. Also man muss immer hier den Realitätsfaktor mit einbrechen, dann den das neue GTA 5 bringt. Und deswegen muss hier ein bisschen Vorsicht walten gelassen werden, ja, furchtbar, wie ich das jetzt ausgedrückt habe, um eben das empfindliche Finanzsystem in GTA nicht zu stören. Denn mit dem Geld kann man auch vor allem im Online-Modus dann eben schnellere Autos kaufen und so weiter. Und damit eben im Online-Modus nicht auf jetzt jeder auf einmal das ein Superauto hat, ja, und es praktisch keine Spieler mehr gibt mit kleinem Auto, ja, deswegen wird es halt auch so gemacht und kontrolliert, dass eben hier nicht eine Superinflation auch gibt dann im Prinzip. Ja, schon müssten ja die Preise erhöht werden von den Ingame-Abos. Sowas hat man übrigens schon mal bei WoW gesehen oder bei Runes of Magic, was zum Beispiel ganz deutlich bei dem MMORPG, Runes of Magic, da sind die Preise so stark gestiegen im Auktionshaus, dass es einfach das waren unglaubliche Summen, die da anfielen für relativ einfache Gegenstände und so war dann eben der Wertverfall zu hoch und da musste dann auch immer wieder korrigiert werden, dass die Spieler mehr Geld bekommen und so weiter und so weiter und das ist natürlich ein großes Problem, wenn das System einmal gestört ist. So wie es eben in der richtigen Wirtschaft ist, wenn das System einmal gestört ist, dann hat man große Probleme, das wieder zu stabilisieren und deswegen eben so. Aber ich finde das richtig schön. Ja, für die 250.000 würde ich genau das wahrscheinlich auch machen. Ich würde mir einen riesen Supersportwagen holen und werde den aufpimpen bis zum Abwinken und dann, ja, bin ich zufrieden, ja. Ich glaube aber den Coil Voltic kann man nicht kaufen, Voltic Coil, das ist nämlich der Tesla Coil Roadster. Aber naja, vielleicht kann man den auch mopsen. Gut, dann, tja, genau, eine, und ich habe zwei kuriose Meldungen. Also erstmal, Ja, nur das Original, die 151 Original-Pokémons, das sind die ersten und die besten. Ja, ich habe hier den Artikel entdeckt bei Mashable und musste sofort zustimmen. Ja, der Pokémon-Hype, ja, der in den 90ern um sich gegriffen hat, der war ja riesengroß und man glaubt es kaum, ja. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist der Pokémon-Hype immer noch nicht verflogen. Es gibt Trading-Card-Games, internationale Trading-Card-Games und auch in Deutschland werden solche Turniere stattgefunden mit Pokémon-Sammelkarten. Es gibt unzählige Pokémon-Spiele für Nintendo-Konsolen hauptsächlich. Die Beliebtheit ist riesengroß. Ja, es gibt, ich glaube, es gibt so viele Fanseiten im Internet von Pokémon. Da müsste sich so der ein oder andere Star nochmal so, sich am Kopf kratzen, ja, was er denn falsch macht. Und Fakt ist aber, nichts war so schön wie die bis 1999 die ersten 151 Pokémons, ja, die es gab, die Original-Pokémons. Hier in dem von mir verlinkten Artikel ist auch ein ebenfalls wieder ein Link zur der kompletten Historie der Pokémons von Anfang an, ja. Hier die Special Pikachu Edition Yellow Version, das ist die, die ich auch hatte für meinen Gameboy, für den Original Gameboy. Unglaublich, ja. Und das war ein richtig schönes Spiel, hat mir gefallen, hat mich viele Stunden gefesselt, ja. Und dann 2004 gab es dann die ersten weiteren Spiele, Pokémon Fire Red und Leaf Green, ja, aber basierten eben immer noch auf den 151 Pokémons und dann eben auch die Pokémon Trading Card Games und so weiter und so weiter. Ich könnte hier eine ganze Sendung alleine über Pokémon machen. Ja, ich gib's zu, ich mag Pokémon. Ich habe hier mein Pokémon Trainer Shirt noch, ja, ein Original Trainer Shirt, das ich einem Pokémon, also ein offizielles Trainer Shirt, das ich einem Promotion Menschen abgekauft habe, ja. Der hat mir es freundlicherweise überlassen, weil er noch eins zu viel hatte, ja, gegen einen gewissen Obolus, ja. Und ich weiß noch, als der neue Pokémon Film in die Kinos kam, mit diesem Mewtwo und Mew, da habe ich die Vorpremiere, die inoffizielle Vorpremiere, das ist, ich glaube, eine Woche bevor das offiziell in den Kinos gestartet ist, habe ich da noch eine Karte abgestaubt. Ja, da habe ich heute noch schlechte Gewissensbisse deswegen. Da war Mutter mit ihrem Kind und die hatten zwei Karten für Pokémon. Und ich habe den 150 Euro, waren das D-Mark noch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall habe ich 150 Lappen der Frau für die beiden Kinokarten gegeben. Und ich bin dann mit meiner Freundin damals reingegangen. Und das Kind, das wusste erstmal nicht, was los ist, ja. War dann doch etwas irritiert, weil es wollte eigentlich einen Pokémon-Film, ja. Aber ich glaube, die Mutter konnte das Kind mit den 150 Mark oder Euro bestimmt sehr gut trösten, ja. Mit allerhand Pokémon-Fanartikel und es blieb dann bestimmt noch was Gutes übrig. Ja. Aber ich war in der Vorpremiere drin, ja, denn es hat nicht geklappt. Ich wollte ab alle Hebel in Bewegung gesetzt, an die Karten zu kommen. Ja, dann kauft man eben die Karten vorm Kino jemand ab. Ne? Die Mutter hat sich bestimmt gefreut. Ich hoffe, das Kind hat nicht zu arg geheult. Es tut mir wirklich leid, ja, aber ich wollte da unbedingt rein. Ja, solche Geschichten. Ich könnte auch aus dem Nähkästchen plaudern, aber auf jeden Fall Pokémon war wirklich der Hammer und ich finde es immer noch gut. Allerdings, wie gesagt, die ersten 151 Pokémon, das sind die besten. Ja. Der Rest, wo kam? Pff, nur laue Kopien. Ja. Gut, und noch eines, und dann die letzte Meldung für heute. Das, was bei uns aus Gründen von unglaublich vielen Gesetzesbeschränkungen wahrscheinlich unmöglich wäre, das macht eine mexikanische Gemeinde mal ganz schnell, ja, und zwar weil die großen Internet die großen Carriers dort, die Netzbetreiber von dieser kleinen Gemeinde eben ja nicht unbedingt viel Geld versprechen, haben die Leute dort selbst reagiert und sich ein eigenes Mobilfunknetz aufgebaut, inklusive Internetzugang, ja, und damit können jetzt hier Telefonate sogar im Mobilfunknetz, im örtlichen Mobilfunknetz kostenlos gemacht werden. Die haben einfach die Basisstationen gebaut, ja, und haben dann quasi aus eigener Tasche das Ganze finanziert, läuft mit einer Open Source Software und damit ist die Gemeinde versorgt, und es ist einfach unfassbar, ja, dass das geht. Und es zeigt aber auch, dass genau das bei uns eigentlich auch möglich sein sollte. Ich finde, das sollte auch für kleine Gemeinden ohne größere rechtliche Beschränkungen möglich sein. Das würde vielleicht auch mal die Betreiber aufwecken. Oder vielleicht würde das sogar von den Betreibern sogar gern gesehen werden, ja, wenn das gemacht wäre für diese Region, für die sich die Betreiber überhaupt nicht interessieren. Zum Beispiel kleine Ortschaft mit 10 Häuser. Ja. Aber für die Leute, die dort eben leben, ist es schon ziemlich blöd, wenn die dort in einem Tal leben und überhaupt keine Mobilfunkverbindung haben. Ja. In einer Verbindung auch mehr schlecht als recht. Gerade da ist dann eben, wenn sich da die Leute zusammentun, ja, und da ein technisch Versierter dabei ist, da kann dann eben über das Festnetz quasi die Gespräche oder ins Festnetz quasi vermitteln über eine selbst aufgebaute Basisstation. Diese Basisstation beispielsweise verbraucht nur 20 Watt, ja, diese Mobilfunkzelle für den Ort, dürfte damit auch einer der sparsamsten sein, die es überhaupt gibt, ja. Und die Leute können telefonieren. Also das ist ja fantastisch, oder? Ich meine, das ist doch mal was, ne? Hut ab. Bei uns, wie gesagt, durch die Superbürokratie, glaube ich, würde das mehr oder minder verhindert werden. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Also wenn hier jemand eine Basisstation aufbauen würde, eine kleine, dann wäre was los. Wäre was los. Gut, damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht, ja. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kommentare loswerden wollt, nur her damit. Google Plus, Rios Wochensicht, dann kommt ihr auf die Seite. Und wenn ihr meine Mail schreiben wollt, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Denn GPG-Key findet ihr auch auf der Seite, wenn ihr mir also eine Mail sicher verschlüsselt schreiben wollt, könnt ihr das natürlich tun. Ja, wenn ihr Leaks habt oder so, her damit! Ja. Und ja, die ganzen Links und Informationen, die heute auch wieder sehr, sehr wichtig sind, die findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S. Ja, dann landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!